Bitteschön. Bitteschön. Guten Tag, mein Name ist Yücel. Ich bin der Diensthabende Arzt auf dieser Station. Möchte mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Gerne, sehr gerne. Bevor wir zu Ihren aktuellen Beschwerden kommen, möchte ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Wie heißen Sie? Mein Name ist Hamster, Tobias Hamster. Wie alt sind Sie, Herr Hamster? 42 Jahre alt. 42. Richtig. Okay. Wann sind Sie genau geboren? Am 20. Januar 1981. '81. Genau. Okay. Wie groß sind Sie und wie viel wiegen Sie bitte? Ich bin 70 Kilogramm schwer und ich bin Ja. 73 groß. 1,73 Meter groß. Okay, vielen Dank. Was führt Sie, Herr Hamster, zu uns? Ich habe seit zwei Tagen starke Schmerzen im Oberbauch. Seit 2 Tagen haben Sie Schmerzen. Sehr starke Schmerzen im Oberbauch, ja. Okay. Wie stark sind die Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leicht und 10 sehr starken Schmerzen entspricht? Also ich habe jetzt schon Schmerzmedikamente genommen. Ich nehme schon, ich habe schon bestimmt 7 oder 8 Ibuprofen eingenommen. Jetzt aktuell würde ich sagen ungefähr bei 6. Aber die waren sehr stark. Gestern vor allen Dingen waren die nicht auszuhalten. Deswegen habe ich direkt 2 Ibuprofen auf einmal eingenommen gestern Abend. Okay, hat das Ibuprofen Ihnen geholfen? Ja, ein bisschen. Hat's geholfen. Aber Wissen Sie, ich habe Angst, dass die Schmerzen wieder auftreten. Das war die Hölle für mich. Das war Katastrophe. okay. Ja, ich verstehe Sie sehr. Wissen Sie, was die Schmerzen ausgelöst hat? Ich habe keine Ahnung, deswegen bin ich hier. Sie sollen das herausfinden. Ja, ich würde gerne alles machen. Und sind die Schmerzen, strahlen die Schmerzen irgendwohin in andere Körperregionen aus? Nee, Oberbauchschmerzen eigentlich. Okay. Starke Oberbauchschmerzen. Okay, sind die Schmerzen plötzlich aufgetreten oder haben sie im Laufe der Zeit verschlechtert? Die sind tatsächlich so langsam aufgetreten, aber gestern war Katastrophe. Ich habe seit 3 Tagen schon die Schmerzen. Ich habe die Schmerzen schon seit Donnerstagabend. Okay. Sind die Schmerzen essenabhängig oder belastungsabhängig? Haben Sie etwas bemerkt? Also ich habe auch schon seit 2 Tagen kaum was gegessen, weil ich Angst habe, dass die Schmerzen kommen, aber nicht belastungsabhängig. Ich habe jetzt eher so ein bisschen weniger gegessen. Ich habe ein bisschen Schonkost gegessen. Okay. Okay, ist Ihnen übel? Manchmal, aber nicht so stark. Haben Sie Fieber? Habe ich nicht gemessen. Okay, ist Ihnen schwindelig? Nein. Okay. Haben Sie etwas bemerkt, was die Schmerzen lindert oder verschlechtert, Herr Hamster? Ibuprofen hilft. Okay. Und sonst gibt es noch andere Also, Faktoren? ich habe es nur Ibuprofen gehabt, das hat geholfen. Okay. Aber auch ganz geholfen, weil ich habe die Schmerzen immer noch. Ja, deswegen bin ich jetzt hier in der Ambulanz und ich hoffe, dass nichts Schlimmes. Sind die Schmerzen immer da? Kann ich dann die Infusion anhängen oder so, damit die Ja, Schmerzen werden? können Sie bis Ende des Gesprächs die Schmerzen aushalten oder wollen Sie direkt eine Medikamente ein? Nee, ich kann noch ein bisschen aushalten. Ist okay. Ja, nachdem unserer Gespräch und Ihre Untersuchung möchte ich ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Am Ende dieser Untersuchungen können wir Ihnen einige Medikamente verabreichen. Okay, das wäre super. Okay. Treten, sind die Schmerzen immer da Immer. oder Ganz selten. hin und treten sie hin und wieder auf? Die ganze Zeit, immer da. Okay. Haben Sie Blähungen? Nee. Müssen Sie Leicht, ob leicht. Normal, sage ich mal. Okay. Müssen Sie sauer aufstoßen? Nein. Der Bauch fühlt sich aber so ein bisschen überbläht an, so, also so etwas dicker als sonst, habe ich das Gefühl. Bin mir aber nicht sicher. Okay. Haben Sie einen Unfall gehabt? Nein. Okay. Ist Ihre Haut momentan blass? Nein. Okay. Sie haben momentan keinen Appetit? Doch, eigentlich schon, aber ich Sie habe wollen Angst, nicht essen. dass ich stärkere Schmerzen habe. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewollt abgenommen oder zugenommen? Nee. Immer schon so 73, 74 Kilogramm. Pardon, immer schon 70, 71 Kilogramm. Okay. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich ist alles okay soweit. Haben Sie Farbveränderungen des Stuhls bemerkt? Habe Wie Blut oder dunkle Stuhl? ich nicht bemerkt, nein. Okay. Haben Sie Brustschmerzen oder Herzschmerzen, Herr Hamster? Nein, habe ich auch nicht. Ich habe nur meine Oberbauchschmerzen. Okay. Haben Sie Herzrasen oder Herzstolpen bemerkt? Habe ich nicht bemerkt. Ist Ihnen Luftnot aufgetreten? Ob ich Luftnot habe? Ja. Also als ich jetzt gestern Abend nicht so starken Schmerzen hatte, da hatte ich auch Luftnot. Ich habe Angst gehabt, ich habe Luftnot gehabt. Ich wollte schon den Rettungswagen rufen. Aber dann habe ich zwei Ibuprofen eingenommen, dann ging es wieder ganz gut. Und jetzt wird es wieder schlimmer. Okay. Aber ich habe jetzt aktuell keine Luftnot. Haben Sie Todesangst oder haben Sie Angst gegen nur Schmerzen? Ich habe keine Todesangst. Ich habe nur Angst, oder ich befürchte, dass wieder die Schmerzen so stark werden, wenn die Wirkung von Ibuprofen nachlässt. Okay. Also das ist wirklich die Hölle für mich gewesen gestern Abend. Das war extrem. Ich habe noch nie diese Schmerzen gehabt. Was meinen Sie, die Hölle? Die Hölle. Die Also Hölle. Okay. sehr starke Schmerzen. Okay. Hölle, das ist halt vom Paradies. Ja, verstehe. Hüsten Sie, Herr Hamster? Nein. Okay. Haben Sie Probleme beim. Abnehmen? Müssen Sie Blut abnehmen oder sowas? Wenn wir das machen? Ja, wir müssen zuerst körperliche Untersuchung durchführen. Dann bei Ihnen möchte ich Blut abnehmen, dann weitere diagnostische Maßnahmen durchführen. Sie sind in den guten Händen. Machen Sie sich bitte keine Sorgen. Aber zuerst muss ich diese Aufnahmegespräch beenden. Dann werde ich die anderen Maßnahmen machen. Ich habe morgen eine wichtige Dienstreise. Ich muss nach Frankreich fliegen. Kann ich fliegen oder muss ich irgendwie hier bleiben? Ich würde schon gerne die Dienstreise antreten. Ja, ich kann genau nicht sagen, weil um eine genaue Diagnose stellen zu können, müssen wir ein paar Untersuchungen, diagnostische Maßnahmen durchführen, die nachdem ihre Ergebnisse zu bekommen, können wir darüber sprechen. Aber momentan kann ich genau nicht sagen. Aber bis Ende dieser Untersuchungen sollten Sie bei uns bleiben, um eine Diagnose zu stellen oder stellen zu können. Okay, verstanden. Okay. Okay, Herr Hamster, leiten Sie an wichtigste oder chronische Vorerkrankungen wie Bluthochdruck, Diabetes mellitus, erhöhte Blutfette. Ja, ich habe erhöhte Blutfette, sagte mein Hausarzt mir vor einem halben Jahr. Halben Jahr. Von einem halben Jahr Blutfett. Er sagt irgendwie Trigli irgendwas. Ja, Triglyceride Genau. demir. Nehmen Sie dagegen etwas, einige Medikamente ein? Nee, hat er nicht verschrieben. Er sagt, ich Okay. sollte meine Lebensgewohnheiten ändern. Okay. Haben Sie Ihre Gewohnheiten geändert? Versucht, sage ich mal, ja. Ich habe versucht, mich mehr so ungesund zu ernähren. Okay. Vordern diese Schmerzen aufgetreten sind, haben Sie unangenehme etwas Nahrungsmittel gegessen? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich Okay. nichts Neues. Okay. Haben Sie noch andere Vorerkrankungen außer erhöhte Blutfette? Mir nicht bekannt, nein. Okay, sind Sie schon mal operiert worden? Das ist, glaube ich, das nicht so wichtig. Ja, Sie sind sehr jung. Ja, und Sie. Also, es kann sein, weiß ich nicht, ob das allergisch bedingt ist. Kann das allergisch bedingt sein? Ja, ist Ihnen eine Allergie oder Unverträglichkeit gegen Medikamente oder Nahrungsmittel bekannt? Nee, nur gegen Hausstaub und gegen Katzenhaare. Katzen, Aber Haare und Hausstauballergien. das macht doch keine Schmerzen, oder? Ja, das macht nicht normalde macht nur Exanthem oder einige allergische Reaktionen. Was? Entschuldigung, das ist ein Hautschlag. Unter Exanthem, das heißt, unter Exanthem versteht man eine Hausausschlag, Hautausschlag. Autos? Nee, habe ich Ja. nicht. Nee, okay. Wie äußert sich diese Allergie? Mit Niesen und meistens Augenjucken. Okay. Haben Sie noch andere Allergien oder Unverträglichkeiten? Nee, ist mir nicht bekannt, nein. Okay. Sind Sie schon mal operiert worden? Nein. Nein. Waren Sie schon mal im Krankenhaus gewesen, wegen bestimmter Krankheiten oder? Also ich war schon mal wegen Durchfall, war ich mal im Krankenhaus gewesen in den Niederlanden, wo ich im Urlaub war. Aber sonst bin ich eigentlich sehr selten krank, muss man sagen. Wann war das? Vor 5 Jahren oder 6 Jahren. Aber ist Ihr Weiß Stuhl. und da habe ich Durchfall gehabt und dann haben die mir eine Infusion gemacht. Dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Es war im Urlaub in den Niederlanden, aber das war jetzt nicht so wichtig für mich. Okay. Aber ist Ihr Stuhl momentan regelmäßig und normal? Ja, eigentlich schon. Also ich habe keine Auffälligkeiten mehr. Oder leiden Sie manchmal unter Obstipation, Verstopfung oder Kommt schon mal vor, aber jetzt ist es bedrückt mich nicht so sehr. Okay. Okay, Herr Hamster, ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Gewohnheit stellen. Rauchen Sie? Ich rauche ja. Seit wann rauchen Sie und wie viele Zigaretten Also rauchen ich Sie? habe mit 18 Jahren angefangen, ich bin jetzt 42, ja, so ungefähr 22 24, Jahre, 24 Jahre ungefähr. Ja. 24 Jahre, ja. Und wie viele Zigaretten täglich rauchen Ich Sie? habe jetzt reduziert, ungefähr so 10 Stück am Tag. Seit wann rauchen Sie 10 Stück Zigaretten? Also seit halbes Jahr. Aber vorher, wie viele War eine Zigaretten haben Sie? Packung Eine ungefähr. Packung. Okay, Herr Hamster, trinken Sie regelmäßig Alkohol? Nicht regelmäßig, also ab und zu mal. Am Wochenende, wenn Freunde da sind oder wenn ich weg bin. Was trinken Sie? Ja, Bier, Cocktails. Je nachdem, was da ist. Okay. Nehmen Sie bitte nicht persönlich die nächste Frage. Das ist eine unangenehme Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen gehabt? Jetzt aktuell oder schon mal gehabt? Schon mal und Ja, in meiner aktuell. Jugend habe ich schon mal was geraucht, aber jetzt aktuell nicht. Aber früher, wo ich 18, 19 war, da habe ich schon mal probiert. Ja. Was haben Sie probiert Ist das so mit? wichtig? Müssen Sie das wissen unbedingt für jetzt, oder? Nein, nicht so wichtig. Dann möchte ich das nicht sagen. Okay, ja. Also jetzt aktuell habe ich keine Drogen, aber Ja, ich habe probiert. okay. Okay, verstehe, Herr Hamster. Sind Sie verheiratet? Ich bin ledig. Haben Sie Kinder? Ich habe eine Tochter, ja. Ist sie gesund, Herr Hamster? Ja, die lebt bei ihrer Mutter, ist gesund. Okay. Wohnen Sie eher allein oder mit Ihrer Und Familie? alleine. Alleine. Was machen Sie beruflich, Herr Hamster? Ich bin Informatiker. Haben Sie viel Stress bei der Arbeit? Ja, immer eigentlich. Immer, immer viel Stress, immer viele Projekte, die fertig gemacht werden müssen. Okay. Okay, Herr Ramsey, ich möchte ein paar Fragen zu Ihrer Familie stellen. Sind Ihre Eltern noch am Leben? Beide sind am Leben, ja. Sind Sie gesund oder leiden Sie an bestimmten Vorerkrankungen? Meine Mutter hat Diabetes, die nimmt Tabletten gegen Zucker ein. Dann hat sie einen Bluthochdruck. Und soweit ich weiß, hat sie auch erhöhte Cholesterinwerte. Okay, und Ihr Vater? Der ist auch ganz fit eigentlich. Der hat einen Schlaganfall gehabt, hat sich aber ganz gut erholt. Okay, Gott sei Dank. Haben Sie Geschwister? Ich bin Einzelkind. Okay, Herr Hamster. Ich bin fertig mit meinen Fragen. Haben Sie schon eine Verdachtsdiagnose, was es sein kann? Ist das so eine Nein. Magenbestimmung oder was ist das? Ja, das kommt darauf an. Ja, wir müssen ein paar diagnostische Maßnahmen durchführen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe momentan keine Verdachtsdiagnose. Soll ich in ein anderes Krankenhaus gehen vielleicht? Nein, nein. Nach unseren Untersuchungen können wir eine Diagnose feststellen. Okay. Und jetzt geben Sie Schmerzmedikamente oder was machen Sie jetzt? Ja, es gibt einige Möglichkeiten, zum Beispiel eine Magengeschwür könnte es sein. Okay. Und ja, einige Bauchspeicheldrüseentzündung auch könnte es sein. Okay. Und Gallenblaseentzündung oder Gallenblasenstein auch könnte es sein. Aber müssen wir dafür einige diagnostische Maßnahmen durchführen. Was machen Sie jetzt? Ja, jetzt Kann man das gut sehen oder müssen Sie dafür ein Röntgen machen oder was macht jetzt? Was machen Sie jetzt? würde ich Sie ausführliche körperliche untersuchen, dann bei Ihnen Blut abnehmen. Nach der Blutentnahme zum weiteren Abklärung sollten eine Bauch-Ultraschall-Untersuchung durchführen, gegebenenfalls auch eine CT-Computertomographie veranlassen. Ja, diese Machen Sie Untersuchung. das alles heute? Ja, ne? Weil Ja, ich würde. wir können alles heute machen, weil Sie haben seit 3 Jahren sehr starke Schmerzen. Na ja, Wir in der 30. drei Tagen. Ja, Sie haben seit 3 Tagen sehr starke Schmerzen. Wir müssen eine Diagnose feststellen und andere Vorerkrankungen ausschließen. Ja, das wäre schon sehr gut. Ich würde schon gern morgen nach Frankreich reisen. Ja, ich hoffe, dass Sie können fahren. Aber vorher müssen wir diese Untersuchungen machen. Okay. Soll ich jetzt hier warten oder geben Sie mir einen, oder was passiert jetzt? Ja, Sie können in diesem Zimmer warten, in diesem Zimmer warten. Dann warte ich jetzt. Vielen Dank. Haben Kolleginnen andere Fragen? Ich habe zwei Fragen. Der Patient hat gesagt, sie essen, dass sie kaum essen, weil sie nach dem Essen Schmerzen verspüren. Sind die Schmerzen auf das Essen zurückzuführen? Also nicht immer. Ich hatte gestern Abend nach dem Essen Schmerzen. Aber davor die Tage, seit Donnerstagabend, also ich habe auch am Freitag gegessen, ich habe am Samstag gegessen, tagsüber, da waren die Schmerzen immer da, aber gestern Abend waren die sehr stark. Okay, Und ich glaube, danke. nach dem Und Essen war, ich bin mir aber nicht sicher. Deswegen habe ich heute noch nichts gegessen. okay, alles klar. Und das Zweite ist, könnten Sie die Schmerzen beschreiben? Sind sie dumpf, stechend oder brennend? Oder Das und so sind eher weiter. so stechende Schmerzen, muss ich sagen. Stechende Schmerzen. Die Danke. stechen, die drücken und das ist sehr schlimm für mich gewesen gestern Abend, aber Ibuprofen hat Gott sei Dank geholfen. Danke. Ähnliche Beschwerden nicht gefragt. Wie bitte? Ähnliche Beschwerden. Haben Sie vorher ähnliche Beschwerden gehabt? Ob ich schon mal diese Beschwerden gehabt habe? Das Ja, erste erste Mal. Mal so stark. Früher hatten Sie Sodbrennen? Nein. Nein. Ich denke, wir haben alle Fragen gestellt, hocam. Okay. Können wir als Gespräch anfangen? Gerne. Hallo, guten Tag. Entschuldigung, eine MS ist schon gefragt. Ist Ja? schon gefragt. Ich habe nicht erbrochen. Hallo, guten Tag, Herr Oberarzt. Hallo. Ich habe heute einen neuen Patienten. Ich würde gerne den Fall Ihnen vorstellen. Okay. Ja, Herr Tobias Hamster ist ein 42-jähriger Patient, der sich bei uns wegen seit 3 Tagen rechte Hände sehr stärker Oberbauchschmerzen vorstellte. Die Schmerzintensität würden mit 6 von 10 auf einer Schmerzskala bewertet. Zudem berichtete er, dass er 7, 8 Mal Ibuprofen eingenommen habe und das hat ihnen leichter geholfen. Ja, darüber hinaus erwähnte er, dass die Schmerzen Essen abhängig seien. Deswegen ja, möchte er schon Kost probieren. Probieren Ja, oder schon was gegessen? schon Kost gegessen. Soweit. Probieren bringt ja nichts, Jawohl. okay? Okay. Dem Patienten zufolge seien ihnen Meteorismus und einige Mal Dyspnoe aufgefallen. Die Schmerzen. Hat er jetzt gerade Luftnot oder? Ja, momentan habe ich keine Luftnot, aber wenn er etwas gegessen habe, habe ich ja Angst, auch einige Luftnot gehabt. Okay. Und die Schmerzen seien stechend und drückend. Er berichtete, dass vor 5 Jahren er wegen Diarrhea eine Therapie zugesogen habe. Eine chronische Darmerkrankung oder was hat er gehabt? Nein, das war erstmalig, das ist erstmalig gewesen und nach der Behandlung habe diese Probleme behandelt worden. Und was hat er gehabt? Ja, er hat erklärt, dass im Krankenhaus einige Infusionen bekommen. Also nichts Chronisches, einfach nur eine. Nicht nur einmalig. Ja, er hat gesagt, Okay. nur einmalig. Das ist jetzt nicht so Und wichtig. Machen Sie ruhig weiter. Okay. okay, ja. Ja, die vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf Nausea. Er habe keine Probleme beim Wasserlassen oder Also er hat Stuhlgang. Übelkeit. Ja, Übelkeit er habe. Hat er auch erbrochen? Nein, er habe keine Erbrochen und keine Vertigo und sein Appetit ist momentan normal, aber er kann nicht etwas essen wegen dieser Schmerzen. Er kann nicht oder er will nicht. Er will nicht, ja. Okay. Ja, vor Erkrankungen sei bei ihm eine Hyperkcholesterolemie bekannt, aber dagegen nehme er keine Medikamente ein. Hypercholesterinämie. Ja, Hyperkcholesterolemie. Hypertriglyceridämie. Was denn jetzt? Ja, momentan Was das und das? seine Triglycerid-Spiegelung sei erhöht. Und Cholesterin? Ja, ich habe nicht gefragt. Ich dachte, alle. Das wissen wir dann nicht, ne? Ja, erhöhte, Dann wissen wir ja. das nicht. Wir haben nur über Triglyceride, okay? Und bei ihm Ist da was sei. gemacht worden? Gegen diese Triglyceridämie mit der Medikamente ein? Nein, bisher habe er keine Medikamente eingenommen, aber bei ihm sei diese Krankheit vor halben Jahr bekannt. Und hat der was? Seit halben Jahr bekannt. Hat der Arzt irgendwas empfohlen, was er machen soll? Ja, Entschuldigung, ich habe nicht gefragt, aber bei der Untersuchung würde ich das auch fragen. Okay. Bei ihm seien bei ihm seien Katzenhaarallergie und Hausstauballergie bekannt, die sich mit Rhinokonjunktivitis äußere. Ja, er ist Raucher. Er ist momentan Raucher und er hat Rauchen mit 18 Jahren angefangen. Und bisher rauche er, was 24 Päckchen entspricht. Er trinke gelegentlich Alkohol, Bier oder Cocktail. Drogenkonsum würden verneint. Sudan sei er ledig und habe eine Tochter, die gesund ist. Darüber hinaus wohne er allein und zudem sei er Informatiker von Beruf. Erwähnte, dass er bei der Arbeit viel Stress habe. Bei der Familienanamnese fanden sich bei der Mutter Diabetes mellitus, arterielle Hypertonie und erhöhte Hypercholesterinämie. Und beim Vater eine Apoplexie. Okay. Ja, die anamnestischen Angaben deuten am ehesten auf eine Ulkus ventriculi hin. Differenziell diagnostisch kommen die folgenden in Betracht: Pankreatitis, Cholezystitis oder Choledocholithiasis. Ja, das war's. Okay, und was machen Sie jetzt mit dem Patienten? Ja, ich würde gern den Patienten und körperliche untersuchen. Ich würde ja das Bauchtasten abhören und Herz abhören. Dann zur weiteren Abklärung würde ich ein paar diagnostische Maßnahmen wie Elektrokardiografie, Abdomensonografie und Blutentnahme gegebenenfalls Gastroözofageodünoskopie ja, veranlassen. Was nehmen Sie im Blut alles ab für Werte? Ja, bei der Blut ja, möchte ich kleines Blutbild, Entzündungsparameter wie CRP und erhöhte Entzündung, Blutsenkung Geschwindigkeit, Leberwerte, Nierenwerte, Elektrolyten, D-Dimer bestätigen. Sonst noch was? Ja, möchte ich auch Troponin-T Sonst noch was? Er hat ja gesagt, dass er eine Triglyceridämie hat, ne, oder? Ja, Sie haben recht, auch wir müssen Cholesterin oder Triglycerid-Spiegelung Oder zusammen? bestätigen. Zusammen alle Fettwerten müssen wir bestätigen. Und was noch? Was haben Sie vergessen? Um eine Pankreatitis auszuschließen, müssen wir auch Lipas, Ja, Amylase brauchen Sie nicht. Machen Sie bestätigen. Lipase. Amylase braucht man gar nicht. Machen Sie nur die Lipase mit. Amylase Lipas, okay. ist nicht spezifisch. Lipase ist wichtiger. Ne? Okay. Es ist veraltet. Ja. Okay. Außer Leberwerte würde Cholesterase-Werte, ne? ich auch Cholesterase. Bilirubin bestätigen. Ja, Cholesterinwerte, okay. Genau, die Cholesterase-Werte. Okay. Was glauben Sie denn, was er hat jetzt? Ventrikuli oder eher was anderes? Hat er denn, haben Sie gefragt, ob er irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel nimmt oder sowas? Nimmt er irgendwelche Medikamente, nicht Medikamente, sondern Nahrungsergänzungsmittel? Ja, er liebt schon Kost. Immer? Schon immer? Nein, zur letzten Zeit habe er Seitdem er die Beschwerden hat. ja, sagt er. Aber ich rede nicht davon. Ich meine, hat er davor, bevor die Beschwerden begonnen haben, irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel eingenommen? Macht er Sport? Macht er Krafttraining? Nimmt er irgendwelche Sachen Nein. bauen oder sowas? Haben Sie ihn gefragt? Nein, ich habe vergessen, Entschuldigung, aber ich werde diese Fragen Das müssen Sie doch fragen. Ja. nachfragen. Sport macht, ob er irgendwas macht, um Muskel aufzubauen, ob er Steroide einnimmt oder ob er irgendwas anderes einnimmt, ne? Generell Okay, irgendwas. ja. Das müssen Sie fragen. Das ist ganz Okay. wichtig. Okay, verstehe. Okay. Und Sie glauben, dass es eher jetzt aktuell eine Ulcus Ventriculi sein könnte? Warum glauben Sie denn nicht, dass es eine Pankreatitis sein könnte? Ja, Fragt, ob er dafür, da. gürtelförmige Beschwerden hat. Haben Sie es gefragt? Gürtelförmige Ausstrahlung? Ja, ich habe gefragt, die Strahlung, aber die Schmerzen würden nicht ausstrahlen. Okay, muss ja auch nicht. Ja, dafür spricht Ulcus Ventriculi. Würden die Schmerzen nach dem Essen verschlechtert? Ja. Ja, kann es aber auch bei Pankreatitis so sein? Ja, auch. Kann auch sein, oder? Ja, könnte auch so sein, richtig. Und wie können wir eine Pankreatitis feststellen jetzt? Ja, mit einer Abdomensonographie können wir Pankreatitis ausschließen. Können wir ausschließen. Nein, nicht ausschließen. Das können wir nicht ausschließen mit Ultraschall. Bestätigen. Wir können es bestätigen, aber was ist wichtiger? Wichtiger als die Ultraschalluntersuchung. Haben Sie gerade gesagt, Ja, die? Lipase-Enzyme ist auch sehr wichtig. Genau. Ja, das ist das Ausschlaggebende, ne? Wenn Sie jetzt zum Beispiel Blut abgenommen haben oder gleich Blut abnehmen und sehen, die Lipase ist erhöht, er hat erzählt, die Triglyceride sind erhöht zum Beispiel, da sind ja auch CRP ist vielleicht erhöht, ne? Und dann können, wenn das erhöht ist, ne, die Lipase, die muss aber schon stark erhöht sein, dann kann man von einer Bauchspeicheldrüsenentzündung ausgehen, ja? Wenn die Lipase in Ordnung ist, er hat die Beschwerden ja schon seit 3 Tagen. Die müsste eigentlich jetzt schon erhöht sein, die Lipase. Wenn die in Ordnung ist, dann können Sie Ihre erste Diagnose stellen. Ulcus Ventriculi zum Beispiel. Ne? Okay. Ja, aber Sie müssen erst die anderen Erkrankungen oder beziehungsweise anderen Differentialdiagnosen ausschließen. Und sagen wir mal, der Patient hat jetzt eine erhöhte Lipase von 300. Und erhöhte Triglyceridämie. Und er hat ein CRP. Was würden Sie für eine Diagnose stellen? Ja, ich würde eine Pankreatitis Stellen. Ja. stellen. Genau so ist es. Und was macht Teile, Teile, Teile, Fieber, hocam. Muss nicht um Fieber sein, muss kein Fieber sein. Cholestase bedingte akut Pankreatitis. Wenn die Cholestasewerte erhöht sind. Ja, Es muss nicht eine cholangiene Pankreatitis sein. Es kann Cholestase. biliäre, ne? Biliäre, ja biliäre akut Pankreatitis. Er muss aber kein unbedingt biliäre sein, ne? Kann Warum? sein, muss nicht sein. Ja, okay. Ja? Nicht sein. Also worauf ich hinaus will, ist, der kann auch durch seine Triglyceride, seine Ja. erhöhten Fette, ne? Nicht Cholesterin, Triglyceride, da muss man immer auch eine Pankreatitis mitdenken, ja? Okay. Das tritt nicht selten auf, das tritt oft auf, ja? Und wie therapieren Sie ihn denn jetzt? Was machen Sie an Therapie, wenn er eine Pankreatitis hat? Ja, als therapeutische Maßnahmen würde ja den Patienten nüchtern bleiben und Infusionstherapie ausreichende Flüssigkeit und auch Schmerzmitteltherapie und sonst Antibiotikum gegen Stationäre Aufnahme erstmal ja, müssen wir sagen. müssen wir sagen. Er würde stationär aufnehmen, ein, zwei Tage auf jeden Fall, um ihn zu überwachen. Was geben Sie ihm an Schmerzmedikamente? Ja, Novalgin Ja, oder genau. Novalgin hört sich gut an. Und wenn Novalgin nicht ausreicht, wenn er sagt, es hilft nicht. Opioiden. Ja, ganz genau. Dann geben Sie ihm Opioide, ne? Ja. Petidin oder Morphin, können Sie ihm Ja, alles geben. richtig. Richtig. Ja. Müssen wir Was, parenteral, jetzt hocam? wenn Sie eine Pankreatitis diagnostiziert haben, welchen Laborwert müssten Sie mit abnehmen, der nicht normalerweise Standard ist? Oder sollten Sie machen? Außer SRP und Lipase. Ja, es gibt noch einen Wert, den müssen Sie oder sollten Sie mit abnehmen, damit Sie sehen können, ob er eine schon starke Pankreatitis hat. Das ist Calcium. Calcium, okay. Das Calcium ist ganz wichtig, um zu gucken, ob es eine sehr schwere ist, ob es schon Nekrosen gibt oder nicht. Ja? Okay, ja. Ist ganz wichtig. Ja? Wenn sie jetzt zum Beispiel ob eine Hyperkalzämie hat, ne, dann wird, wenn das Kalzium zu hoch ist, ist das eine Folge einer schweren Pankreatitis. Okay? Ja, verstehe. LDH ist auch wichtig, ne, können Sie alles immer messen, aber Sie müssten eigentlich kein Antibiotikum geben. Ja? Warum, hocam? Wenn die Cholestasewerte normal sind, ja, normal sind, dann müssten Sie auch nicht irgendwie eine ERCP machen oder sowas. Ja, sondern es reicht Flüssigkeitsgabe und Schmerzmedikamente und abwarten, ob die Werte runtergehen oder nicht. Okay? Okay, ja. Sie haben ja im Ultraschall geguckt, ob es Steine gibt, ob es Aufstau gibt, ob es biliär ist, ne? Oder ob es, wie gesagt, ob es auch alkoholbedingt sein könnte, haben Sie gefragt. Er hat Nein gesagt. Ja. Gut. Würden Sie denn unbedingt bei dem eine Computertomographie machen? Unbedingt. Ja, ich würde gern unbedingt eine Computertomographie veranlassen. Ja, ich würde auch eine machen, ne, um zu gucken, ob sonst irgendwas ist, was wir nicht gesehen haben. Im Ultraschall würde ich auch eine machen, weil bei einer sehr starken Pankreatitis, ne? Ja. Was man auch machen kann, ist natürlich diese Endosonographie. Schon mal gehört, Endosonographie? Ja, Endosonographie, Gastroesophagus, Ja, Endosonographie ist quasi vom Magen aus, beziehungsweise vom. Mehmet ist Nörolog, hocam. Okay. Okay, ganz andere Sache. Verstanden. Wie viel ja, müssen wir dem Patienten Nahrungskarenz halten oder Also laut den neuen Leitlinien muss man das nicht mehr machen. nicht mehr? Man Okay. muss keine Karenz machen, aber man sollte ihm jetzt natürlich langsamen Kostaufbau machen. Ja, man muss nicht wie früher irgendwie 3 Tage ihm nichts zu essen geben oder sowas. Ja, man kann langsamen Kostaufbau machen. Er darf also, wie er schon selber gemacht hat, ein bisschen Schonkost machen, aber er soll halt gucken, dass er immer jetzt nicht irgendwie jetzt noch ein Hähnchen isst oder sowas in der Art, ne? Aber er muss viel Flüssigkeit kriegen, bekommen. Ja? Sollte unsere Verdachtsdiagnose Bestätigung, müssen wir zentralvenös Katheter legen, oder? Die Sache ist so, wenn das jetzt eine sehr starke Pankreatitis ist mit 1000, 2000, 3000, ja, dann muss man ihn schon auf die Überwachungsstation legen, weil man einen Sepsis vorbeugen muss, ja, um ihm viel Volumen zu geben. Wenn er jetzt aber nur ein 500, 300, sowas in der Art hat, dann muss man ihn nicht unbedingt auf eine Intensivstation, eine Überwachungsstation legen, aber man sollte ihm regelmäßig natürlich Blut abnehmen, jeden Tag, um zu gucken, ob das fällt oder nicht fällt. Es kommt immer darauf an, wie stark ausgeprägt diese Pankreatitis ist, wie hoch das CRP ist, wie hoch die Hyperkalzämie ist. Ja? Bei einer leichten Pankreatitis, ja, dann kann man ihn auf Normalstation mit Infusionstherapie behandeln. Man muss nicht unbedingt einen zentralvenösen Katheter legen. Es kommt dann auf die Situation, dann hat er Fieber, ist er tachykard, hypoton, ne? Es kommt auf die generellen Vitalparameter an. Aber man sollte ihm schon so in den ersten 24 Stunden so 4 bis 5 Liter Wasser geben, ne? Der Patient hat gesagt, Ibuprofen ihre Schmerzen lindert. Und Adolf, ja. deswegen Verdachtsdiagnose Peptikulkus nicht gut, oder? Weil Ibuprofen lindert. Richtig, haben Sie recht, aber es ist eine Verdachtsdiagnose trotzdem. Kann sein, ja. Wenn, also er kann ja auch einen anderen Grund haben, einen Ulkus Ventricular zu bekommen, den er uns nicht erzählt, wissen wir nicht. Ja. Ich denke, müssen wir nicht Verdachtsdiagnose, aber Differentialdiagnose, erste akut inferior myokardinfarktus, akut koroner Syndrom schreiben, weil 42 Jahre alt und Raucher und Familien Disposition, Apoplexie bei der Vater. EKG auf jeden Fall, ist ja Standard. Ne? EKG ist Standarddiagnostik in der Notaufnahme. Es bekommt fast jeder ein EKG. Okay. Was noch Fragen, Kollegen? Dieser Unterricht ist sehr lustig, ich meine. Lustig. Lustig, güzel, çok güzel gidiyor. Hocam bu vakayla ilgili değil de benim Murat hocama başka bir sorum olacak. Sorabilir miyim acaba? Sesi kısayım.